Nach Ahabs Tod aber fielen die Moabiter von Israel ab. Als nun Ahasja in seinem Obergemache zu Samaria durch das Gitter gefallen war und krank lag, sandte er Boten aus und befahl ihnen, geht hin, befragt den Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser meiner Krankheit genesen werde. Der Engel Jahwes aber hatte zu Elia, dem Sisbiter, geredet, wohlan. Gehe hinauf, den Boten des Königs von Samaria entgegen, und sprich zu ihnen, es gibt wohl keinen Gott in Israel, dass ihr hinzieht, den Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum spricht nun Jahwe also, von dem Bette, auf das du gestiegen bist, sollst du nicht mehr herabsteigen, sondern sterben sollst du. Und Elia ging von dannen. Als nun die Boten zu ihm zurückkamen, fragte er sie, warum kommt ihr denn wieder? Sie antworteten ihm, ein Mann kam herauf, uns entgegen, der sprach zu uns, kehrt nur wieder um zu dem Könige, der euch gesandt hat, und sagt ihm, so spricht Jahwe, es gibt wohl keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum sollst du von dem Bette nicht herabsteigen, auf das du gestiegen bist, sondern sterben sollst du. Da fragte er sie, wie sah der Mann aus, der euch entgegen heraufkam und solches zu euch redete? Sie antworteten ihm, er hatte als Mantel zottiges Fell und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Da sprach er, das ist Elia, der Sisbiter. Hierauf schickte er einen Hauptmann über 50 samt seinen 50 nach ihm aus. Als der zu ihm hinaufkam, er saß nämlich oben auf dem Gipfel des Bergs, redete er ihn an, Mann Gottes, der König befiehlt, du sollst herabkommen. Elia aber antwortete und sprach zu dem Hauptmann über die 50, nun wohl, wenn ich ein Mann Gottes bin, so falle Feuer vom Himmel herab und verzehre dich und deine 50. Da fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte ihn und seine 50. Hierauf schickte er abermals und zwar einen anderen Hauptmann über 50 samt seinen 50 aus. Der kam hinauf und redete ihn an, Mann Gottes, so spricht der König, komm schleunigst herab. Elia aber antwortete und sprach zu ihm, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel herab und verzehre dich und deine 50. Da fiel Feuer Gottes vom Himmel herab und verzehrte ihn und seine 50. Darauf schickte er nochmals und zwar einen dritten Hauptmann über 50 samt seinen 50 aus. Der ging hinauf, und als er hinkam, der dritte Hauptmann über die 50, beugte er seine Knie vor Elia und redete ihn flehend an, Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben dieser deiner 50 Knechte etwas vor dir gelten. Siehe, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die beiden ersten Hauptleute über 50 samt ihren 50ern verzehrt, nun aber lass mein Leben etwas vor dir gelten. Da sprach der Engel Jahwes zu Elia, gehe mit ihm hinab, fürchte dich nicht vor ihm. Da stand er auf und ging mit ihm hinab zum Könige. Und Elia redete zum Könige, so spricht Jahwe, darum, dass du Boten ausgeschickt hast, um den Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen, es gibt wohl keinen Gott in Israel, dessen Ausspruch man einholen könnte? So sollst du von dem Bette, auf das du gestiegen bist, nicht herabsteigen, sondern sterben sollst du. Also starb er nach dem Worte Jahwes, das Elia geredet hatte, und sein Bruder Joram ward König an seiner Statt im zweiten Jahre Jehorams, des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda, denn er hatte keinen Sohn. Was aber sonst noch von Ahasja zu sagen ist, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel.